muss ich hier etwas entscheiden und weiß erst, wozu es führt, wenn es schon zu spät ist. Ich habe mal studiert, ich habe die Wissenschaft geliebt. Aber ich musste damit aufhören, weil ich Papa ernähren musste. Ich habe mich zur Polizei gemeldet damals und hoffte, weiter zu studieren, wenn die Wirtschaftskrise erstmal vorbei ist. Und dann kam der Krieg. Und dann hatten wir ein Kind. Dann stellte sich heraus, dass wir 15 Jahre auf die Pension eingezahlt hatten. Und sowas wirft man nicht zum Fenster raus. Ich bedauere es ja auch nicht. Aber, wie Sie richtig sagten, man weiß nie, was wirklich wichtig ist im Leben. Die Jagd nach dem Geld wollten wir nicht mitmachen, darüber waren wir uns einig. Wir wollten so leben, wie wir es für richtig hielten. Aber wenn man den Dreck aus dem Fenster schmeißt, kommt er unter der Tür wieder rein. Und jetzt will meine Frau dies und sie will das und kann es ihr nicht mal übel nehmen. Das Einzige, wovor die Leute noch Respekt haben, ist Geld. Was haben Sie gegen Geld? Nichts, nichts. Ich will nur nicht, dass es mich auffrisst. Bitte nehmen Sie meinen Bruder. Damals, als ich hier oben mit Papa lebte, hat mein lieber Bruder $5 pro Monat beigesteuert. Ja? Pro Monat. Stellen Sie sich das mal vor. Ein erfolgreicher Chirurg. Und ich musste mein Studium aufgeben, damit Papa nicht verhungerte. Was ich damit sagen will? Sie hätten das Gesicht von dem alten Herrn sehen sollen, wenn mein Bruder sich einmal herabließe, ihn zu besuchen. Als ob der liebe Gott persönlich ins Zimmer getreten wäre. Diese Ehrfurcht, verstehen Sie? Na ja, er hatte eben Macht. Jawohl, jetzt haben Sie es gesagt. Und wenn man das hat, hat man alles. Man wird sogar geliebt. Nun, was sagen Sie? Machen Sie mir einen Preis. Ich werde Ihnen geben $1,100. Für alles? Alles. Ich will's haben, also mache ich Ihnen einen anständigen Preis. Glauben Sie mir, Sie könnten nicht besser dabei wegkommen. Ich zahle sofort. Naja, die Sache ist nur die, ich muss ja die Hälfte abgeben. Gut, dann werde ich Ihnen ausschreiben, eine Quittung über $600. Nein, nein, nein. Warum nicht? Er hat genommen von Ihnen, jetzt nehmen Sie von ihm. Wenn Sie wollen, würde ich schreiben $400. Nein, auf keinen Fall. Na, kommt, ich rufe Sie morgen an. Wenn ich, so Gott will, morgen noch da bin, werde ich beantworten das Telefon. Wenn nicht, dann nicht. Glaub mir, Victor, es gibt viele Händler, die würden das nicht mal anrühren. Es sind keine Antiquitäten dabei. Zwei Mann braucht man, um's abzuholen. Ich muss ihn bezahlen den ganzen Tag und man muss bestellen einen sehr großen Lastwagen. Mein Gott, jetzt fangen Sie schon wieder an. Sie haben mich überzeugt, ich will's haben. Was gibt's da noch anzufangen? Weil ich Sie überzeugt? Absolut überzeugt. Haben Sie es nicht bemerkt, als ich hier hereinkam? Ein Blick hat genügt und ich wollte sofort wieder gehen. Ja, ja, zum Teufel. Geben Sie schon her. Sie sollten sein, ein glücklicher Mensch. Jetzt können Sie ja kaufen einen schönen Mantel. Fahren Sie mit ihr nach Florida und vielleicht... Natürlich, natürlich. Jetzt werden wir alle miteinander furchtbar glücklich werden. Geben Sie schon her. Hier sind 100, 200, 300... 400. Darf ich Ihnen geben einen Rat? Kaufen Sie einen hübschen Pelzmantel und Anzug. Ja, werden. Ich weiß, machen Sie schon. Sie hätten ja also 4. Jetzt würde ich Ihnen geben 5, 6, 7. Ich meine, es steht schon geschrieben in der Bibel, das mit der Jagd nach dem Geld. Da, wo sie gelegt hat, die Hand auf den Apfel, da hat's begonnen. Ich lese die Bibel nicht. Bitte machen Sie schnell. Lesen Sie die Bibel. Sie werden sich wundern. Immer hat's gegeben, die Jagd nach dem Geld. Sie hätten jetzt also 7. Und jetzt gebe ich Ihnen noch... Wollte. Tag, Victor. Ich habe dich überhaupt nicht erwartet. Ich komme leider etwas zu spät. Was tust du da? Ich habe es soeben verkauft. Ah, gut. Wie viel? 1100. Oh. Na gut. Für alles? Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Herr Doktor. Mein Name ist Gregory Salomon. Ja, sehr angenehm.